Zum ersten Mal steht Ignaz Thug einer Macht gegenüber, der er sich nicht gewappnet fühlt. Die vier Männer trugen den Toten langsam durch die dunkle Siedlung, gefolgt von den anderen. Ein kalter Wind kam aus der schwarzen, unbekannten Landschaft um sie herum und ließ sie schaudern. Sie drängten sich aneinander, als suchten sie Schutz vor der Feindseligkeit dieses Planeten, der Ben Tall Chief getötet hatte. In der Krankenstation angekommen, schaltete Bubble sämtliche Lampen an. Dann legten sie Tall Chief auf den hohen, glatten Metalltisch. »Wir sollten in unser Quartier gehen und dort warten, bis Dr. Bubble die Autopsie beendet hat«, sagte Susie Smart fröstelnd. »Nein«, widersprach Wade Fraser. »Es ist vernünftiger, wenn wir erst einmal zusammenbleiben. Außerdem sollten wir in Anbetracht dieses schrecklichen Ereignisses sofort einen Anführer wählen. Einen, der imstande ist, uns zu einem richtigen Team zu machen. Das sind wir nämlich ganz offensichtlich nicht. Aber es wäre wichtig, lebenswichtig. Ist da jemand anderer Ansicht?« Nach kurzem Schweigen sagte Glenn Belz nur, »Ja, klingt gut.« »Wir können ja eine Wahl durchführen«, schlug Betty Jo Byrne vor. »Ganz demokratisch, aber wir sollten vorsichtig sein«, sie gestikulierte. »Ich meine, wir dürfen diesem Anführer nicht zu viel Macht geben. Und es muss möglich sein, ihn jederzeit abzusetzen, wenn wir nicht mit ihm zufrieden sind. Solange er jedoch die Leitung der Kolonie hat, müssen wir ihm gehorchen. Sonst wäre es ja so wie jetzt eine Ansammlung von Personen, die unfähig sind, als Gruppe zusammenzuarbeiten, selbst wenn sie in Lebensgefahr sind.« »Dann lasst uns in den Versammlungsraum gehen«, sagte Toni Dunkelwelt, »und unsere Stimmen abgeben. Nicht, dass sie uns umbringen, bevor wir einen Anführer haben.« Schweigend verließen sie die Krankenstation und gingen zum Versammlungsraum hinüber. Als sie eintraten, schlug ihnen das tiefe Summen des Transmitters entgegen. Fraser setzte sich und sagte in geschäftsmäßigem Ton, »Wir wählen durch Handzeichen. Ich werde unsere Namen der Reihe nach vorlesen und die Stimmen zählen. Sind Sie alle damit einverstanden?« In seiner Stimme klang etwas Spöttisches mit, das Morley überhaupt nicht gefiel. Ignaz Thug beäugte den Psychiater mit skeptischem Blick. »Bilden Sie sich bloß nicht ein, dass Sie gewählt werden, Fraser. Auch wenn Ihnen noch so sehr die Zunge danach raushängt. Niemand hier will sich von Ihnen was sagen lassen.« Er setzte sich hin, schlug die Beine übereinander und zog eine Zigarette aus seiner Jackentasche. Während Fraser die Namen herunterlas und die Ergebnisse notierte, schrieben mehrere andere ebenfalls mit. »Sie trauen ihm nicht über den Weg«, dachte Morley. »Und das zu Recht.« »Die meisten Stimmen«, sagte der Psychiater, als die Prozedur abgeschlossen war, »entfallen auf Glenn Belz nur.« Mit höhnischem Lächeln ließ er den Stift sinken. Genauso gut fuhr es Morley durch den Kopf, hätte Fraser sagen können, »Na los, rennt in euer Verderben. Ist ja euer Leben.« Er selbst war jedoch der Ansicht, dass Belz nur eine gute Wahl war. Auch wenn er den Elektroniker kaum kannte, hatte er doch für ihn gestimmt. Und dem erleichterten Gemurmel im Raum entnahm er, dass die meisten der anderen ebenfalls zufrieden waren. »Während wir auf den Autopsiebericht warten«, sagte Maggie, »könnten wir ein gemeinsames Gebet sprechen und darum bitten, dass Mr. Tallchiefs Psyche unmittelbar in die Unsterblichkeit eingeht.« »Ja, lesen wir etwas aus dem Buch.« Betty Jo zog ihr Exemplar hervor und gab es Maggie. »Seite 70. Der Absatz über den Mittler. Es ist doch der Mittler, an den wir uns wenden wollen, oder?« Doch Maggie brauchte das Buch nicht. Sie rezitierte aus dem Gedächtnis jene Worte, die sie alle kannten. »Durch sein Erscheinen in Geschichte und Schöpfung bot sich der Mittler als Opfer dar, mit dem der erste Fluch teilweise aufgehoben werden konnte. Nachdem er so seine Schöpfung durch die Manifestation seiner selbst erlöst hatte, in einem großartigen, wenn auch nicht vollständigen Sieg über den Fluch, starb er und remanifestierte sich als Zeichen seines Sieges über den Fluch und damit über den Tod. Nachdem all dies vollbracht war, stieg er durch die konzentrischen Kreise der Schöpfung auf, zurück zu der einen Gottheit.« Sie machte eine kurze Pause, dann zitierte sie eine weitere Stelle. »Die nächste und letzte Stufe wird am Tag des Gerichts erreicht, wenn die Himmel aufreißen und alle Kreaturen, alle Menschen und menschenähnliche außerirdische Organismen mit der Urgottheit vereint werden, aus der einst alles entstanden ist, der Formenzerstörer möglicherweise ausgenommen. Sie sah in die Runde. »Wiederholt, was ich sage, laut oder in Gedanken.« Sie blickten alle nach oben, wie es Brauch war, damit die Gottheit sie besser hören konnte. »Wir haben Mr. Tallchief nicht sehr gut gekannt.« »Wir haben Mr. Tallchief nicht sehr gut gekannt«, wiederholten sie. »Doch er scheint ein guter Mensch gewesen zu sein.« »Doch er scheint ein guter Mensch gewesen zu sein.« »Erlöse ihn von der Zeit und mache ihn dadurch unsterblich.« »Erlöse ihn von der Zeit und mache ihn dadurch unsterblich.« »Gib ihm jene Form wieder, die er besessen hat, bevor der Formenzerstörer Macht über ihn bekam.« »Gib ihm jene Form wieder, die...« Sie brachen ab. Dr. Bubble war aufgeregt in den Versammlungsraum gestürzt. »Wir müssen erst das Gebet beenden, Doktor«, sagte Maggie. »Später«, erwiderte der Arzt mit lauter Stimme. »Ich habe die Todesursache festgestellt.« Er warf einen Blick auf den Zettel in seiner Hand. »Tallchief starb an einer akuten Entzündung der Bronchien, hervorgerufen durch einen unnatürlich hohen Histamingehalt in seinem Blut, der eine Striktur der Luftröhre bewirkte. Das bedeutet, ersticken, als Reaktion auf ein heterogenes Allergen. Er muss von einem Insekt gestochen worden sein, oder er hat eine Pflanze berührt, als er die Kapsel entlud. Ein Insekt oder eine Pflanze mit einer Substanz, gegen die er hochallergisch war. Erinnert ihr euch noch, wie krank Susie Smart in der ersten Woche hier wurde, nachdem sie eine dieser nesselähnlichen Stauden berührt hatte? Ebenso Kossler.« Bubble deutete auf den alten Mann. »Wäre er nicht gleich zu mir gekommen, dann hätten wir jetzt zwei Tote. Was Tallchief angeht, nun, er war allein unterwegs in der Dunkelheit. Niemand war in der Nähe, der hätte Hilfe holen können. Er starb, weil er allein war. Wenn wir bei ihm gewesen wären, hätte er gerettet werden können.« Bedrücktes Schweigen breitete sich aus. Nach einer Weile sagte Roberta Rockingham, die mit einer Decke über den Knien zusammengesunken auf einem Stuhl saß, »Also ich finde diese Erklärung sehr beruhigend. Beruhigender jedenfalls als unsere früheren Vermutungen. Es war ein furchtbarer Gedanke, dass uns jemand nach dem Leben trachtet, möglicherweise sogar einer aus unserer Mitte. Sehr tröstlich, dass das nicht der Fall ist, oder?« Sie blickte die anderen an, lauschte angestrengt, ob jemand etwas sagte. »Ja, sehr tröstlich«, murmelte Fraser. »Bubble«, sagte Thug dann, »wir haben ohne sie gewählt.« »Oh je«, rief Betty Jo, »das stimmt. Wir werden die Wahl wiederholen müssen.« Der Arzt blickte empört in die Runde. »Ihr habt jemanden zum Anführer gewählt? Ohne auf meine demokratischen Rechte als Mitglied dieser Kolonie Rücksicht zu nehmen? Wer wurde gewählt?« »Ich«, meldete sich Belsnur. Bubble dachte kurz nach. Dann sagte er, »Also was mich betrifft, so bin ich damit einverstanden, dass Glenn unser Anführer ist.« »Er hat mit einem Vorsprung von 3 Stimmen gewonnen«, verkündete Susie. Bubble nickte. »Ich jedenfalls habe nichts dagegen.« Morley fixierte den Arzt mit einem misstrauischen Blick. »Sind Sie bei der Todesursache wirklich ganz sicher?« »Aber ja, ich habe die nötige Ausrüstung hier, um eine sehr eingehende...« »Haben Sie denn die Spur eines Insektenstiches gefunden?« »Das nicht.« »Oder eine gereizte Hautstelle, wo ihn eine Pflanze gestreift haben könnte?« »Auch nicht«, erwiderte Bubble leicht verärgert. »Aber das hat nichts zu sagen. Einige der hiesigen Insekten sind so klein, dass das Mal von einem Stich oder Biss nur mit einem Mikroskop festzustellen wäre. Und das würde Tage dauern.« Belsnur stellte sich mit verschränkten Armen vor dem Arzt auf. »Sie sind also fest von Ihrer Diagnose überzeugt?« »Jawohl.« »Sie wissen, was es bedeuten würde, wenn Sie sich irren.« »Wie meinen Sie das?« »Himmel nochmal, Bubble«, rief Susie, »das ist doch sonnenklar. Wenn etwas oder jemand Tallchief absichtlich getötet hat, dann sind wir möglicherweise genauso in Gefahr. Wenn ihn aber nur ein Insekt gestochen hat, ja, so war es«, unterbrach sie der Arzt wütend. »Ein Insekt hat ihn gestochen.« Seine Ohren waren hellrot angelaufen. »Glauben Sie, das war meine erste Autopsie? Dass ich unfähig bin, eine pathologische Untersuchung durchzuführen? Glauben Sie das, Miss Dumm?« »Hören Sie doch auf, Bubble«, ging Toni Dunkelwelt dazwischen. Der Arzt fuhr herum. »Für dich immer noch Dr. Bubble, mein Junge.« »Nichts hat sich geändert«, dachte Morley. »Wir sind die gleichen egozentrischen Narren wie zuvor, vor Tallchiefs Tod. Und genau das wird uns ebenfalls den Tod bringen. Susi kam zu ihm und Mary hinüber. Also ich bin wirklich erleichtert. Wir waren drauf und dran, paranoid zu werden. Seine Frau sah ihn an. Irgendein Ungeziefer hat's getan. Könnten wir jetzt das Gebet zu Ende sprechen? Fragte Maggie in die Runde. Molly wandte sich ihr zu. Wie kommt es eigentlich, dass wir ein Bittgebet mindestens 80.000 Meilen weit ins All hinaus befördern müssen, in diesem Fall aber auf elektronische Verstärkung verzichten können? Ich kenne die Antwort, dachte er. Dieses Gebet, es ist egal, ob es sein Ziel erreicht oder nicht. Es ist eine bloße Zeremonie. Vorher lag die Sache anders. Da wollten wir etwas für uns selber, nicht für Tallchief. Bei diesem Gedanken fühlte er sich noch niedergeschlagener. Bis später, sagte er zu Mary. Ich gehe in unser Quartier Kartons auspacken. Aber halt dich bloß von den Kapseln fern, erwiderte sie mit warnender Stimme. Solange wir diese Pflanze oder dieses Insekt nicht gefunden haben. Keine Sorge, ich werde mich nicht im Freien aufhalten. Molly verließ den Versammlungsraum und stieg wenige Minuten später die Stufen zu den Wohneinheiten hinauf.